Die Gläubigen kamen in die katholischen Kirchen, feierten alle herrschenden Zeremonien mit und ließen es durch nichts merken, dass sie innerlich der Katholizität nicht mehr angehörten. Eine Trennung von der römischen Kirche war äußerlich gar nicht erfolgt. Nicht nur die Katharer, auch die Waldenser, von denen sogleich die Rede sein wird, blieben also äußerlich im Schoße der katholischen Kirche. Wenigstens sei es zeitweise so gehandhabt worden, berichten die Quellen. Warum? Aus naheliegendem Grunde. Durch solche Tarnung ihrer wahren Ansichten suchten sich nämlich die Ketzer dem Zugriff der Inquisition zu entziehen. Wir kommen nun zur zweiten Hauptgruppe der spätmittelalterlichen Ketzer, zu den Waldensern, auch Leonisten oder die Armen von Lyon genannt. Über den Ursprung dieser Sekte sind recht unklare und sich widersprechende Berichte überliefert. Wir werden in einer kritischen Betrachtung auf sie noch zurückkommen. Die unter den Relativisten herrschende Ansicht geht dahin, dass im Jahre 1177 oder 1178 ein reicher Bürger zu Lyon, Petrus Valdes, Valdus oder Waldo, die Waldenser Sekte ins Leben gerufen habe. Valdes sei durch eifriges Lesen der biblischen Bücher dazu gekommen, sein ganzes Vermögen den Armen zu schenken und fortan in echt evangelischer Armut lebend, den Menschen das unverfälschte Evangelium Christi zu predigen. Wir sind begierig zu hören, welche Ansichten denn nun Valdes Anhänger und Nachfolger über den Glauben und Lebenswandel eines wahren Nachfolgers Christi verkündeten und sind einigermaßen erstaunt, im Großen und Ganzen die schon bekannten Ansichten der Katharer zu vernehmen. Auch die Waldenser sahen im Neuen Testament das Fundament des Glaubens, und wenn sie das Alte Testament auch nicht, wie die Katharer, gänzlich verwarfen, so haben sie es doch bis auf gelegentliche Beweisstellen vernachlässigt. Wie die Katharer erklärten sie sich gegen Anbetung der Heiligen, der Hostie und die Verehrung des Kreuzes. Sie wollten nichts wissen von prächtigen Gotteshäusern, von kostbarem Kirchenschmuck und Kirchengerät, von Lichtern, Bildern und Kunstgesang. Als wertvoll blieb nichts anderes als die Schriftbetrachtung und Gebet, Taufe, Abendmahl und Beichte. Seite 905. Genau wie bei den Katharern finden wir bei der waldensischen Gruppe die Unterscheidung ihrer Glieder in Perfecti und Credentes. Und auch von diesen waldensischen Credentes wird berichtet, dass sie sich äußerlich nicht von der befeindeten offiziellen Kirche abgesondert hätten, wenigstens nicht von der ersten Zeit nach Gründung ihrer Gemeinschaft und dann wieder nicht im letzten Jahrhundert des Mittelalters. Zeitweise sollen sich also auch die einfachen Gläubigen der katholischen Kirche, insbesondere ihrer Sakramentsverwaltung, ferngehalten haben. Überhaupt herrschten in den Untergruppen der großen Waldenser-Sekte große Meinungsverschiedenheiten in vielen Dingen, sogar hinsichtlich wichtiger Glaubenssätze. Worin aber bestand denn das wesentlich Neue, das Petrus Valdes und seine Nachfolger der Christenheit bringen wollten? Nach zwei bedeutenden Forschern, Diekhoff und K. Müller, bestand das Neuartige darin, dass Valdes einen von der katholischen Kirche unabhängigen Laienpredigerstand schuf. In diesem freien Prädikantenwesen haben wir die eigentliche Stiftung des Petrus Valdus und zugleich das eigentümlich Neue zu erkennen, was sich an das Auftreten desselben anschloss. Nun stellt in Wirklichkeit solches Laienpredigertum der Waldenser durchaus nicht ein eigentümlich Neues dar, denn seit langem hatten bereits die Katharer ihre apostolischen Laienprediger durch die Lande geschickt. K. Müller, der sich an einer Stelle auch über Beziehungen zwischen Katharern und Waldensern auslässt, sagt das auch selbst. Auf beiden Seiten eine Genossenschaft, die sich Brüder und Schwestern nennen, als Nachfolger der Apostel arm und ohne Eigentum von Ort zu Ort ziehen und in Unterweisung und Beichte ihre Freunde geistlich versorgen. Seite 136. Valdes und seine Genossen müssen weltfremde Einsiedler gewesen sein, wenn sie glauben konnten, mit ihren Predikantenwesen etwas eigentümlich Neues geschaffen zu haben. Allerdings vertraten sie nicht die katharische Ansicht vom Dualismus des guten und bösen Prinzips. Aber fast in allen wesentlichen Dingen sagten, wollten und glaubten Katharer und Waldenser das Gleiche. Trotzdem ereignete sich mit dem Auftreten der Waldenser in der Ketzerwelt etwas Überraschendes. Das Waldensertum verschlingt gleichsam das Katharertum. Das Katharertum, diese bis zum Auftreten von Waldes trotz aller Verfolgungen so mächtig anschwellende Ketzerwelle, steht gegen Mitte des 13. Jahrhunderts nicht nur plötzlich still, sondern ebbt im Zeitraum weniger Jahrzehnte gänzlich ab. Über Nacht sterben fast alle Katharer aus. Sie sind von den Waldensern überflügelt und aufgesogen worden, konstatiert die Forschung als Faktum. Wir stehen hier dem Erlahmen und dem Untergange einer Weltanschauung gegenüber, die eine Zeit lang eine gewaltige Anziehungskraft ausgeübt hatte. Aber wir vermögen den Vorgang im Einzelnen nicht zu verfolgen. Seite 406. Richtiger muss es heißen, wir vermögen dies rätselhafte Verschwinden des Katharertums an und für sich einfach nicht zu begreifen. Mich verblüfft nicht nur der Ausgang des Konkurrenzkampfes zwischen Katharern und Waldensern, sondern bereits die Tatsache eines solchen Konkurrenzkampfes an sich. Was predigte denn so ein neuer Wanderapostel der Waldenser den Katharern? Etwas eigentümlich Neues? Gar etwas Besseres, als ihr alter Glaube sie lehrte? Keineswegs. Die Katharer hörten von den Waldenser-Aposteln im Grunde das Gleiche, was ihre eigenen Prediger schon immer verkündet hatten. Es ist eine geradezu frappierende Tatsache, dass derselbe Grundstock religiöser Ideen, und zwar häufig bis in alle Einzelheiten, mindestens 7 Jahrhunderte hindurch bei allen evangelischen Gemeinden, wie bei den Katharern und Waldensern, mögen sie in Spanien oder in Ungarn, in Apulien oder in Belgien, in der Provence oder in Ostpreußen sich finden, wiederkehrt. Insbesondere ist, wie gesagt, die Übereinstimmung des Katharer- und Waldensertums frappierend. Ein Grund für die Katharer, nun plötzlich aller Orten das gute Alte zu verleugnen, lag also nicht vor. Gewiss, die manichäischen Katharer philosophierten gern über den Ursprung des Bösen und redeten dann vom guten und bösen Prinzip. Aber was ging solch philosophisches Haarspalten den gemeinen Mann an? Dem kam es darauf an, was die neuen Prediger beispielsweise über Sakramente, über Bilder und Heiligenverehrung und über das ganze hierarchische System der verhassten katholischen Kirche zu verkünden hatten. In allen diesen Dingen aber klang die Rede eines waldensischen Predigers nicht im geringsten anders als die Rede ihrer bisherigen Prediger. Aber merkwürdig, wo sich die neuen Predikanten der Waldenser nur blicken lassen, in wenigen Jahrzehnten haben sie in allen Ländern das Katharertum von der Bildfläche getilgt. Vorläufig wollen wir uns mit der bloßen Konstatierung dieses befremdlichen Faktums der papiernen Überlieferung zufrieden geben.